ödenebilir yaşama alanı Berlin'de neredeyse artık bulunamıyor. Ne belediye emlakçılarında ne de şehir dışında. Özellikle Kuzey Neukölln'de pahalanma ve tahliye süreci son derece hızlı bir şekilde gelişti. Yukarıda az önce belirttiğim sorunlardan etkilenmeyen kiracılar neredeyse kalmadı. Lakin bir direniş yükseliyor ve tecrübeler gösteriyor ki direniş sokağa taşınırsa kiracıların ev sahiplerine karşı bu asimetrik kavgada güçlü bir duruş sergilemesi mümkündür. Toplumsal örgütlenme ve dayanışma piyasanın bizlere karşı uyguladığı bireysel baskıya karşı vereceğimiz cevap olacaktır. Bu koşullara karşı öfkemizi ifade etmek amacıyla bugün burada tavrımızı göstermeye geldik. Son olarak da belirtmek istiyorum ki bu direnişte mutlaka yüksek sesle, yaratıcı ve öfkeli katılın. Teşekkürler. السلام عليكم لكل أخواني وأخواتي الجيران العزة. أن هناك أسبابا كثيرة تجمعنا اليوم حيث نرى بوضوح أنه لا يوجد لنا مكانا للبقاء في حينا، كما نرى التغيرات التي تحدث في حينا يوميا من غلاء في إيجار المساكن والشعور بعدم الأمان والاستقرار. نحن هنا اليوم ضد التحريض على العنصرية المتجهة ضد الروم والمهاجرين من جنسيات أخرى، ونحن جميعا لا نريد أن نتقبل أو نسمع هذا الكلام. نحن هنا اليوم لأن هناك العديد من الجيران والأهل أجبروا على الرحيل إلى أماكن أخرى. نأسف أن نقول أن مشكلتنا الأساسية مع ملاك المساكن، وأن أي إصلاح أو تجديد يعقبه مباشرة ارتفاع للإيجار. نحن هنا اليوم لأن السياسة لا تأخذ بجدية الاهتمام بهذا الموضوع وإعاقته وتصدي له. نحن هنا اليوم بهدف فئة من الناس رحلوا من مساكنهم إجباريا بسبب فئة أخرى همها الأساسي هو الربح فقط. لكن يجب أن يعلم الجميع أن نيكول للجميع وليس لفئة معينة لديها الكثير من المال. أخواني وأخواتي الجيران الأعزاء، أنا أشهدكم من هذا المكان الوقوف والتكاتف صفا واحدا ضد من يسعى لإخراجنا من منزلنا، وهذه هي فرصتنا للبقاء في حينا بأمان واستقرار. وشكرا. Heute am 18. Oktober vor 37 Jahren starben im Knast in Stuttgart-Stammheim Menschen, die sich für eine solidarische Welt mit menschlichen Wohn- und Arbeitsbedingungen eingesetzt hatten. Hallo. Sie politisierten sich wie so viele andere während der weltweiten Widerstandsbewegung Ende der 60er Jahre, die sich unter anderem gegen den Vietnamkrieg und die in der BRD auch nach 1945 nicht vorhandene Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit zur Wehr setzte. In Berlin fanden zu Beginn der 70er Jahre intensive Auseinandersetzungen zwischen den Mietern des Märkischen Viertels und der staatlichen Wohnungsbaugesellschaft um eine Verbesserung der miserablen Infrastruktur statt. Das Märkische Viertel war in den 60er Jahren auf ehemaligen Rieselfeldern aus dem Boden gestampft worden, um nach dem ursprünglich geplanten Totalabriss des SO 36 die bis dahin dort ansässige, hauptsächlich gering verdienende Bevölkerung aufzunehmen. In Kreuzberg sollten danach hauptsächlich teure Wohnungen für Besserverdienende entstehen. In der Mieterinitiative des Märkischen Viertels, dem Arbeitskreis Mieten und Wohnen, engagierten sich über längere Zeit neben ihrem Kampf für die Rechte von Fürsorgezöglingen und Heimkindern mehrere spätere RAF-Aktivistinnen. Auch infolge der Erfahrungen dieser Arbeit und vieler Diskussionen über Symptome und ihre Ursachen entschlossen sie sich, die Grenzen des staatlich Erlaubten zu überschreiten. Sie wollten die zur Rechenschaft ziehen, die viel zu lange schon von der Armut und Ausbeutung zahlloser Menschen profitierten und griffen nun die Verantwortlichen an. Dabei propagierten sie neue und faire Formen des Zusammenlebens in allen Bereichen und kämpften für eine solidarische Welt. Der Staat fühlte sich bedroht und schlug mit aller Härte zurück. Er überzog die BRD mit immenser Überwachung. Mehrere RAF-Aktivistinnen wurden verhaftet und unter Isolationshaftbedingungen eingesperrt. Am 18. Oktober 1977 wurden Gudrun Enslin, Andreas Bader und Ulrike Meinhof tot in ihren Zellen aufgefunden. Jan-Karl Raspe erlag seinen Verletzungen wenige Tage später. Irmgard Möller überlebte schwer verwundet. Sie betonte immer wieder, dass sie sich ihre Verletzungen nicht selber beigebracht habe. Auch eine internationale Untersuchungskommission zweifelte die offizielle Version des deutschen Staates an. Es ist heute immer noch verboten zu sagen, dass in Stammheim Morde stattfanden, obwohl zahlreiche starke Indizien keinen anderen Schluss zulassen. Andere Gruppen griffen ihren Kampf auf und setzten ihn fort. Es ist auch heute noch wichtig, über Ursachen unmenschlicher Lebensbedingungen und Widerstand dagegen zu diskutieren und dann auch dementsprechend zu handeln. Wir haben jetzt noch einen Redebeitrag vom Bündnis Zwangsräumung verhindern und dann werden wir uns langsam auf den Weg machen. Ich mache es kurz. Hallo, liebe Leute. Gestern protestierten 30 Leute gegen die Zwangsräumung eines Blumenladens, und zwar des Blumenladens von Alibaba in Spandau durch den Supermarkt Edeka. Die Polizei setzt die Räumung gewalttätig durch. Verzweifelt stieg der Blumenhändler Ali daraufhin auf ein Dach und drohte runterzuspringen. Ihr habt es wahrscheinlich in den Medien verfolgen können. Ein paar Stunden später wurde er durch ein SEK überwältigt. Dies zeigt mal wieder die extrem gewalttätige Art, wie der Staat das Recht auf Eigentum durchsetzt. Aber wir können solidarisch dagegen handeln. Edeka hat aus reinen Profitgründen die Zwangsräumung durchgesetzt. Und wir alle können zu Edeka hingehen, zur Geschäftsführung und sagen, wir kaufen nicht mehr ein, weil sie eine Zwangsräumung aus Profitgründen durchgesetzt haben. Wenn das viele machen, zeigt es vielleicht ein bisschen Wirkung bei dem nächsten kleinen Laden, dass er nicht gekündigt wird aus Profitgründen. Zwangsräumungen stellen nämlich für viele Menschen ihre gesamte Existenz in Frage. Die Wohnungseigentümerinnen setzen aber weiterhin massenhaft auf Zwangsräumungen, um ihre Wohnung teuer zu vermieten oder renitente Mieterinnen loszuwerden. Zwangsräumungen sind dabei die gewalttätigste Form der Verdrängung. Viele Mieterinnen verlassen schon vorher ihre Wohnung, von daher kriegen wir oft gar nicht mit, dass es eigentlich eine Zwangsräumung ist, weil sie die Mieten nicht mehr bezahlen können. Der Staat setzt die Interessen der Besitzenden schonungslos durch und überzieht stadtpolitischen Protest mit Repression. Der Widerstand gegen Zwangsräumung setzt dagegen auf Solidarität. Wir versuchen, die Betroffenen konkret zu unterstützen, die Räumung möglichst abzuwenden und thematisieren gleichzeitig die politischen Hintergründe der Zwangsräumung. Solidarität ist ein Stück praktisch geworden Utopie. Sie zeigt, was wir einer zu erkämpfenden solidarischen Gesellschaft erwarten. Solidarität ist aber auch erfolgreich. Zum Beispiel, zuletzt konnte die Zwangsräumung von Dieter aus Marzahn verhindert werden. 30 Leute besuchten die städtische Wohnungsbaugesellschaft DGWO und machten in der Empfangshalle ein Picknick, verteilten an Mitarbeiterinnen Schokoküsse mit Zwangsräumung verhindern Fähnchen. Die kamen total gut an bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Kurze Zeit später erhielt der Anwalt von Dieter ein Schreiben der DGWO, er könnte in seiner Wohnung bleiben. Auch in Neukölln konnte im letzten Jahr die Zwangsräumung von Zainab verhindert werden. Auch hier durch öffentlichen Druck und praktische Solidarität. Wir haben in letzter Zeit auch die Kämpfe der Geflüchteten unterstützt und eine gemeinsame Demonstration gemacht. Habt ihr vielleicht mitgekriegt, die United Neighbor. Die besetzte Schule in der Ohlauer Straße ist nun wieder räumungsbedroht. Hier werden wir in den nächsten Wochen erneut unsere Unterstützung zeigen müssen. Wir wollen die Praxis der Solidarität ausbauen und die Ohnmacht der Menschen durchbrechen. Wir wollen nicht zuschauen, wie die Mieten immer weiter steigen, Menschen verdrängt und in große Verzweiflung gebracht werden. Wir wollen eine solidarische Gesellschaft, ein Berlin für alle erkämpfen. Yo! Verändert und weil wir schon lange verstanden haben, dass in diesem neuen Neukölln für uns kein Platz mehr sein wird. Wir sind heute hier, weil es an der Zeit ist, das Problem nicht nur zu verstehen und den Ärger in uns hineinzufressen, sondern gemeinsam aktiv zu werden. Wir gehen jetzt los und wir sind eine Lärmdemo, also seien wir ordentlich laut und schreien wir unsere Wut auf die Straße hinaus. Wir befinden uns hier in einem Kiez, der stark von Gentrifizierung gezeichnet ist. Diese Aufwertungs- und Verdrängungsprozesse sind keine unvermeidlichen Naturkonstanten, nicht irgendwelche sogenannten Sachzwänge, sondern sie sind das Ergebnis von bewussten politischen Entscheidungen. Politische und wirtschaftliche Interessen treffen bei Gentrifizierung zusammen und forcieren diese kapitalistische Stadtumgestaltung. Ziel ist, Profit zu machen. Die Stadt ist dabei vor allem als Wirtschaftsstandort interessant, den es für potenzielle InvestorInnen attraktiv zu machen gilt. Nicht interessant sind die Bedürfnisse der BewohnerInnen. In dem Zusammenhang sind auch absurde Großprojekte wie der BER und die Olympia-Bewerbung zu verstehen. Mit diesen Projekten werden weitreichende stadträumliche Umstrukturierungen und Baumaßnahmen angestoßen. Dadurch wird die kapitalistische Verwertung von Stadt ausgeweitet und beschleunigt. Währenddessen werden Sozialleistungen und Fördermittel zum Beispiel für kulturelle Aktivitäten weiter rigoros gekürzt. Abgesichert werden diese Umstrukturierungen durch zunehmende Überwachung und Repression. Soziale Probleme werden sicherheitspolitisch vermeintlich gelöst. Nicht die Armut wird bekämpft, sondern die Armen. Flankiert von Ordnungsamt, Bundespolizei oder privaten Sicherheitsdiensten wird die Verdrängung missliebiger Personengruppen vorangetrieben. Sicherheit wird als Standortfaktor begriffen. Im Interesse von KommunalpolitikerInnen, einigen EinzelhändlerInnen und Sicherheitsbehörden soll alles unsichtbar gemacht werden, was potenzielle InvestorInnen abschreckt und den konsumistischen Blick stört. Arbeit und Armut soll unsichtbar gemacht und die vielen VerliererInnen, die unser auf Konkurrenz basierendes Wirtschaftssystem nun mal ständig produziert, unter Kontrolle gehalten werden. Obwohl letztlich alle von Überwachung betroffen sind, muss man sehen, dass Überwachung und Kontrolle auch sehr selektiv wirken. Sind ganz bestimmte soziale Gruppen, die besonders davon betroffen sind. Dazu zählen generell Menschen, die alternative Lebensentwürfe verfolgen, vor allem aber Arme und MigrantInnen. Überwachung findet nicht im luftleeren Raum statt. Sie dient der Aufrechterhaltung des Status quo. Geflüchtete Menschen unterliegen dabei wohl den schärfsten Kontrollen. Sie werden zum Beispiel durch die Residenzpflicht in ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Ihnen wird verboten, einer Arbeit nachzugehen. Statt Geld erhalten sie Sachleistungen. Sie werden kontrolliert, gegängelt, schikaniert. Die weit verbreitete Vorstellung, dass Überwachung unter Kontrolle dabei irgendwas Objektives sein, ist absurd. Überwachung und Kontrolle dienen vielmehr als Verstärker sowieso schon vorhandener gesellschaftlicher Herrschaftsstrukturen, seien sie rassistisch, sexistisch oder klassistisch. Darum müssen wir den aktuellen Sicherheitsdiskurs entlarven als das, was er ist. Eine Ablenkung von den tatsächlichen Ursachen für die Unsicherheiten, die die Lebensverhältnisse im Kapitalismus zeichnen. Doch es gibt Widerstand. Menschen solidarisieren sich gegen die Schikanen von Bullen, Securities und Kontrollettis. Greift ein, lasst euch nichts gefallen. Die Stadt gehört allen. Für ein Ende der Überwachung in Neukölln und überall. Und? Ruft. Zum Aufrufen. Zu Straftaten. Auf. Ja, und wer heute noch nicht genug hat mit Demonstrieren, es gibt noch eine weitere Demo heute, und zwar die Jugenddemo gegen den IS-Terror. Die startet um 17 Uhr am U-Bahnhof Bernauer Straße. Also wenn ihr euch jetzt in die U-Bahn setzt, solltet ihr es gerade noch schaffen, da pünktlich hinzukommen. Der sogenannte Islamische Staat, IS, führt seit rund 6 Monaten einen blutigen Feldzug im Mittleren Osten. In den Augen des IS sind alle, die sich ihnen nicht anschließen, Ungläubige und somit zur Tötung freigegeben. Wo die Anhänger des IS einfällen, morden, plündern und vergewaltigen sie. Nun droht der nordsyrische Staat Kobane ein Massaker, wie in zahlreichen anderen Städten. Trotz des mutigen Widerstandes der Volksverteidigungseinheiten gegen die IS-Angriffe kontrolliert der IS mittlerweile 30-40% des Stadtgebietes. Die Luftschläge der USA zeigen nur wenig Wirkung. Auch die internationale Gemeinschaft bringt außer Reden nicht viel zustande. Kaum ein Staat will sich hier die Finger schmutzig machen, um die eigenen wirtschaftlichen Interessen in der Region nicht zu gefährden. IS-Kämpfer können sich problemlos über die türkische Grenze in Richtung Syrien bewegen oder sich hinter die türkische Grenze fliehen. Hier werden sie vom Krankenwagen abgeholt und in türkischen Krankenhäusern behandelt. Die Türkei schaut nicht nur zu, wie vor deren Haustür ein Massaker verübt wird, sondern leistet aktiv Unterstützung durch die Befreiung des IS mit Waffentechnik, durch die Belieferung des IS mit Waffentechnik. Dem türkischen Ministerpräsidenten Erdogan ist nicht nur das Leben der Menschen in Kobane egal, sondern auch das der eigenen Staatsbevölkerung. Allein in den letzten 3 Wochen kamen bei Protesten vor Kobane in der Türkei rund 40 Menschen ums Leben, die meisten von ihnen Demonstrantinnen. Und was macht Deutschland? Anstatt mit den NATO-Partnern Türkei scharf ins Gericht zu gehen, schweigt sich die Bundesregierung aus. Durch eine Eroberung Kobanes würde dem IS die Verbindung der von ihnen beherrschten Territorien gelingen. Ein Gebiet, das sich Nordsyrien über den Irak bis zur Türkei erstreckt, läge dann in den Händen des IS, von wo aus er sich weiter ausbreiten würde. Bereits jetzt beherrscht der IS ein Gebiet, das ungefähr ein Drittel der Größe Deutschlands umfasst. Wenn Kobane fällt, fällt auch der einzig basisdemokratische Versuch im Mittleren Osten. Kobane gehört zu den unabhängigen Region euch? Rojava, danke schön. hier leben Menschen unterschiedlichster Ethnien und Glaubensrichtungen zusammen. Entscheidungen über die Angelegenheiten der Region werden gemeinsam getroffen, unabhängig von der Regierung Assad und Erdogan. Kobane braucht darum unsere Hilfe. Lasst uns zusammen auf die Straße gehen und zeigen, dass die Menschen in Rojava und Kobane nicht allein sind. Ich bin Felix von Kotti & Co., von der Kotti & Co. Jugend. Und wir machen am 8. November eine Lärmdemo am Kotti gegen steigende Mieten. Genau, von Kreuzberg nach Neukölln, die Miete ist zu hoch. Wir von Kotti und Co. kämpfen nun schon seit fast 4 Jahren gegen die steigenden Mieten im sogenannten sozialen Wohnungsbau, der mittlerweile das Wort sozial weniger als verdient hat. Viele unserer Nachbarn und Nachbarinnen bekommen gerade wieder Horrorpost von der GSW. Von ihnen werden Nebenkostennachzahlungen im 4-stelligen Bereich gefordert. Das ist eine Frechheit angesichts der Tatsache, dass für viele Nachbarn und Nachbarinnen wieder ein kalter Winter bevorsteht, da sie versuchen, Heizkosten zu sparen, wo sie nur können. Die Verdrängung hat viele Gesichter. Wir sind absolut solidarisch mit jedem Kampf für das Recht auf Wohnraum weltweit. Neukölln kommt inzwischen für viele verdrängte Kreuzberger und Kreuzbergerinnen nicht mehr als Wohnalternative in Frage, da auch hier die verdammte Miete viel zu hoch ist. In diesem Sinne, lasst uns viel Lärm machen gegen Verdrängung und steigende Mieten. Jetzt und hier und auch am 8. November um 14 Uhr am Kotti, wenn wir unsere nächste Lärmdemo starten. Ob Nuria, ob Kalle, wir bleiben alle. Merhaba komşular, merhaba Neyköylüler. Biz bugün buradayız çünkü her gün mahallemizin nasıl değiştiğine şahit oluyoruz. Ve çoktan anladık ki bu değişen Neyköy'de bize yer yok. Biz bugün buradayız çünkü her gün ama her gün bir komşumuzun nasıl taşınma zorunda kaldığını, kendi ev sahipleri nasıl problemler yaşadığını, kirayı ödeyemediğini ve bütün gün kirayı nasıl kiralar üzerine konuştuğuna şahit oluyoruz. Biz bugün buradayız çünkü Romalılara ve onların planladığı entegre sistemle kendini entegre etmeyenlere nasıl ırkçılık yapıldığına şahit oluyoruz. Biz bugün buradayız çünkü artık Dörtköy'de ev almak için isminin Almanca bir isim olması gerektiğine şahit oluyoruz. Biz bugün buradayız çünkü çoktan anladık ki politikacıların bizim burada taşınmamıza, evsiz kalmamıza zerre kadar ilgileri yok. Biz bugün anladık ki onların düşündüğü tek şey kendi ceplerine daha fazla para doldurmak. Biz bugün buradayız çünkü artık Nörköy'de kalıp kirasını ödeyebilecek durumda olan kısma ait olmadığımızı öğrendik. Biz bugün buradayız çünkü beraber mücadelede bir şansın olduğunu ve kendi evlerimizi, kendi yaşam alanlarımızı savunabileceğimize inanıyoruz. Biz bugün buradayız çünkü bize problem olarak dayatılan şeyin aslında bizi birleştiren bir şey olduğuna inanıyoruz. Biz bugün buradayız çünkü kendi yaşam alanlarımıza sahip çıkmak istiyoruz. Ve diyoruz ki Nörköy bizimdir, Nörköy bizim kalacak. Und weil wir schon lange verstanden haben, dass in diesem neuen Neukölln für uns kein Platz mehr sein wird. Wir sind heute hier, weil viele unserer Nachbarinnen und Nachbarn schon verschwunden sind. Und wir es leid sind, dass unser Ärger mit dem Vermieter die neueste Mieterhöhung, Modernisierung oder Kündigung zum Dauerthema in den Gesprächen mit unseren Freundinnen und Freunden geworden sind. Wir sind heute hier, weil wir die rassistische Hetze gegen Roma und andere angeblich integrationsunwillige Migranten nicht mehr hören können. Und wir nicht hinnehmen wollen, dass ein nicht deutsch genug klingender Name viel zu oft ein Ausschlusskriterium ist, um hier eine neue Wohnung zu bekommen. Wir sind heute hier, weil wir schon lange verstanden haben, dass die Politik kein ernsthaftes Interesse daran hat, zu verhindern, dass viele Menschen ihr Zuhause verlieren, damit einige wenige noch mehr Profit machen können. Wir sind heute hier, weil Neukölln uns allen gehört und nicht nur denen, die zu viel Geld haben. Wir sind heute hier, weil wir nur gemeinsam eine Chance haben, uns dagegen zu wehren, aus unserem Zuhause verdrängt zu werden. Wir sind heute hier, weil es an der Zeit ist, das Problem nicht nur zu verstehen und den Ärger in uns hineinzupressen, sondern gemeinsam aktiv zu werden.